ist nur noch auf. Keiner versteht dich mehr. Du läufst und läufst durch diese eine Nacht. Zu viele Erinnerungen kommen hoch. Du schreist zu Gott, warum tust du mir das an? Ich kann es nicht mehr ändern. Siehst du nicht, ich leide doch schon viel zu viel. Mein Leben besteht nur noch aus Blut. Sie will hier raus, sie will hier raus. Bitte Gott, sie hält es nicht mehr aus. Zu viele Tränen sind gefallen. Bitte Gott, tut dir das denn kein bisschen leid? Kennst du keine Einsamkeit? Hörst du nicht ihren einen Schrei, wie sie schon wieder da sitzt und weint? Es tut dir wirklich leid, wirklich so leid. Tut sie dir denn kein bisschen leid? Bitte Gott, er hält es nicht mehr aus, die Sache zerfrisst ihn und diese Tränen bilden langsam große Flüsse. Ich mein, das ist die eine Seite, andere kennen nicht viel Schlechtes. Das Einzige, was sie wünschen kann, ist zu vergessen. Ich will vergessen, ich will ehrlich wieder lachen können. Nicht nur phasenweise, sondern den ganzen Tag Spaß am Leben. Will eine Zukunft, die sicher ist und ein gutes Gewissen. Und merke jeden Tag, wie sehr es in meinem Herzen sticht. Das Blut verdickt sich und es pocht, wenn ich nachts aufwache. Und jeden Morgen, wenn ich meine Augen aufmache. Ich will was sagen, doch verstumme. Und wenn ich mich überwinde, ist das eine phasenweise Stimmung. Schlage meinen Kopf gegen die Wand für eine innere Stille. Liebe mein Leben, doch weiß noch nicht richtig, was ich will. Lebe für heute, nicht für morgen, das betäubt meine Sorgen. Will Sicherheit, jemand, der mich versteht, einen ehrlichen Freund. Ich will Geborgenheit und sie will es auch. Oh bitte, lieber Gott, hilf uns beiden hier raus. Ich will Geborgenheit und sie will es auch. Oh bitte, lieber Gott, hilf uns beiden hier raus. Oh nein!